Leute, willkommen beim SAO-Podcast. Ja, unser heutiges Thema ist Sword Art Online, passend zur Erscheinung der Extra Edition oder einen Monat drüber. Das ist aber egal. Aber auch auf jeden Fall, die zweite Staffel wurde ja auch angekündigt. Und dann haben wir uns gedacht, machen wir den Podcast. Und mit uns meine ich Rio Beats. Doch. Jonas von The Horrortext TV. Hallo. Kimran oder Timmy von Kimran Anime Reviews. Hi Leute, legen wir los. Und Grisha von iGralex. Yo. Ja, unser Thema ist SAO und fangen wir einfach mal damit an. Was mochtet ihr denn an SAO so sehr, dass ihr jetzt bei diesem Podcast dabei seid? Oder was mochtet ihr eben nicht, denn das wird doch ein bisschen in Gehate enden, wenn es zwei Leute hier nicht rausreißen? So, dann fange ich einfach mal an. Also der Hauptgrund, warum ich SRO so gerne mag, ist eindeutig die geile Welt. Weil die einfach geil ist. Nee, im Ernst. Es ist einfach eine richtige typische MMO-Welt, sag ich mal. Also Fantasy-Welt und man kann eigentlich alles machen im Game. Ja, und das verbindet sich dann auch noch mit wenigstens ein bisschen Ernsthaftigkeit und vor allen Dingen mit ein bisschen Logik. Okay, klingt jetzt eigentlich nicht logisch hier, Nerf Gear und virtuelle Realität, aber es ist echt gut rübergebracht und ja, das feiere ich einfach. Escher. Hast du ein Pornos? Sorry. Och Leute, das Niveau... Bitte. Ja, also fürs Protokoll... wir haben gerade vor der Aufnahme hier ein bisschen über Visual Novels geredet und über Hentais mit Katzen und Hunden, die Grisha gerne schaut. Und seitdem macht er dauernd Fab-Geräusche. Die werde ich dann aber schön ausblenden mit einem Beep, Beep, Beep, damit es auch jeder hört. Also, wir machen super. Weiter. Gut, dann steige ich nochmal ein, um Pro zu sagen und genau, so. Genau, ja. Also, ja, was Rio schon gesagt hat mit der Realität, das ist etwas, was mich halt auch wirklich fesselt, weil ich könnte mir halt auch so ein MMORPG vorstellen, wo du halt MMORPG-typisch aus der Sicht spielst. Das heißt, du kannst nicht wirklich viel machen, außer dem Grinden, Clans, bei anderen MMORPGs halt noch eine, nennen wir es mal Story, aber dieses Prinzip bei SAO, dass eben du im Endeffekt wie in einer zweiten Welt bist, also nennen wir es mal ein zweites Leben. Also es ist eine eigene Welt. Du kannst eigentlich alles machen wie in der echten Welt. Ha, nein, du kannst nicht fliegen. In your face, sorry. Ja, kannst du auf ein fliegendes Monster fliegen? Frag mal den Drachen, auf den Krito gesprungen ist, gell? Ja, okay. Oder im späteren Verlauf kannst du fliegen. Ja, aber erst später. Okay, aber ist ein Argument. Gut, gebe ich zu, ist mein Fehler. Weiter. Und also ich kann jetzt nicht aus meinem Haus gehen und anfangen. Funktioniert nicht. I believe I can fly. Und das finde ich das Geniale, weil du im Endeffekt bist du in einer Welt, die zwar auch sehr gefährlich ist, aber du bist auch gleichzeitig ein Übermensch, nennen wir es mal. Also höherleveligen Spieler können hochspringen, sie sind extrem schnell und alles. Also für Leute, die gern auch in Russia leben würden, also Extremsportler, wäre das auch etwas, wenn ich mal so einfach nur mal nach dem Nutzen gehen würde, wenn man nicht nur ein Zocker ist, sondern ich denke auch andere Leute würden echt Gefallen daran finden, wenn es das im echten Leben gäbe. Boah, definitiv, ja. Stellt euch mal vor, das gibt's wirklich. Und das wird zum Beispiel für irgendwelche, die eine Gehbehinderung haben oder so genutzt. Ich meine, du sitzt im Rollstuhl, kannst dich eigentlich nicht bewegen. Und virtuell kannst du das dann. Das wäre doch mal richtig geil. Du kennst ja Gungale Online, gell? Jo. Hast du die Novel ich kann es nicht aussprechen. Wo Asuna die Hauptfigur ist. Es gibt in einer Light Novel, auf die auch SAO basiert. Von der Geschichte gibt es eine, in der Asuna die Hauptfigur ist. Und oh mein Gott. Dort wird das aufgegriffen, was Ryu gerade gesagt hat. Das ist sehr interessant. Also, und ich finde auch dieses Buch sozusagen eins der interessantesten und hoffe, es wird auch verfilmt, weil es sich halt wirklich damit auseinandersetzt. Also jetzt nicht mit irgendeiner Gefahr, mit irgendeinem Bösewicht, sondern mit einer Gruppe von welchen Leuten, die im echten Leben nicht wirklich leben könnten. Also wie wir normale Menschen. Aber in dieser Realität genauso frei sind wie wir, nenne ich es jetzt mal. Okay, interessant. Ja. Ah ja, und wieder fürs Protokoll. Tim ist unser Spezialist oder Experte, was Sword Art Online angeht. Deswegen werdet ihr ein bisschen mehr Klugscheißerei von ihm hören als von uns. Bei uns werdet ihr mehr Scheißerei hören. Flugscheißerei, yay. Solange die aber guten sind, kann ich auch was sagen. Ist die musikalische Untermalung. Also, die ist göttlich, muss man sagen. Also, okay, natürlich. Einfach dieser Kampf-Theme, ey, ich hab den tausendmal angehört. Ja, aber genauso wie die Animation, die ist ja auch richtig gut. Nur storytechnisch ist es einfach schlecht umgesetzt. Ha, Moment, ich wollte noch was sagen. Zu der Musik, und zwar die Openings, waren auch richtig gut. Also, die waren echt mega Hammer, muss ich zugeben. Ja. Doch, das zweite nicht ganz so. Also, das erste hat mir doch relativ mehr gefallen, bin ich ehrlich. Also, ich fand beide geil. Ich fand beide geil. Ich hab keins von beiden gehört. Ich fand beide richtig gut. Du hast keins von beiden gehört, Mats. Nein, schäm dich. Man hört sich ein Opening mindestens einmal an. Ich höre mir keine Openings, Endings an, beziehungsweise schaue sie nicht, weil sie spoilern. Sie enthalten Spoiler, Leute. Da hat er recht. Meine Fresse. Immer die Leute, die nicht mal mit kleinen Spoilern umgehen können. Nein, das versaut mir die ganze Serie. Jetzt für dich ja auch so nicht so gut, oder? Hättest du es angucken können. Oder jetzt wenigstens danach, nachdem du sie fertig hast. Wo ist jetzt deine Entschuldigung? Ja, aber da finde ich es einfach so schlecht, dass ich damit nichts mehr zu tun haben will. In your face. Biatch! Na, was sagst du jetzt? Das Niveau fällt. Jetzt fehlen ihm die Worte. Das Niveau muss weiter sinken. Penis. Das Nivea ist schon aufgebraucht. Aber dann machen wir mal weiter mit dem Podcast. genau, also außer Animation und Musik gab es einfach nichts, was mich wirklich gepackt hat. Außer der erste Teil der Story, also die ersten 10, 12 Folgen fand ich halt auch gut und dann wurde es einfach black. Gut, dann müssen wir das jetzt nochmal allgemein, weil du es schön, dass du es nochmal ansprichst, auch für die Zuschauer, muss ich jetzt ganz ehrlich sein. Sollte jemand nochmal allgemein seine Meinung dazu sagen, also bevor wir spezifischer werden, weil man halt auch zum Beispiel jetzt bei dir, Matze, es sehr schlecht versteht, was du dran magst, denn wenn du sagst, du magst alles nicht, sagst aber am Ende, ach ja, die ersten 12 Folgen waren ja doch ganz gut. Das hört sich schon ganz anders an, als wenn jetzt jeder sagt, ach, ich mochte es eigentlich gar nicht. Obwohl man eigentlich nur das Ende wirklich nicht mag. Das Endergebnis stimmt einfach nicht. Deswegen sage ich, ich mochte alles daran nicht. Aber natürlich, die ersten die erste Folge bis zur 12. Folge ungefähr, waren halt richtig gut, da man einfach dieses Sword Art Online hatte und danach kam ja dieses zweite Spiel. Und ich fand einfach auch das Gerusche, die Timeskips, das etc., fand ich einfach schlecht umgesetzt und man hätte einfach auch Filler-Folgen bringen können. Wir wissen halt jetzt auch von Timmy her, dass das Ganze einfach nicht vom... dass es von der Novel gut umgesetzt ist, dass es da auch nur so wenig, Material gab. Aber dass es halt dann einfach... da hätte man einfach was erfinden können, was gut dazu passt. Und das fand ich einfach schade, dass es so kurz war, die Sword Art Online-Zeit. Ja, das stimme ich natürlich zu, weil... also, viele sagen, sie hätten gern alle 100 Ebenen von SAO. Ja, genau so geht's mir auch. Bin ich halt der Meinung, das wäre wieder... also, ich mag schon... klar, jetzt sagst du, das wäre doch langweilig, alle 100 Ebenen. Aber in Wirklichkeit gab's ja sowas eigentlich noch gar nicht im Anime-Form. Okay, warte, mir fällt jetzt spontan... wie heißt der Manga nochmal? Tower of God, hieß der, glaube ich. Tower of God, ja. Der fällt geil. Mir spontan ein. Ja, natürlich. Er hat natürlich ein bisschen anderes Prinzip, aber du hast schon recht, ja. Ja, aber sonst gab es ja sowas eigentlich nicht und das hätte mich schon eigentlich schon gefreut, wenn es sowas gäbe. Ja, klar. Also, vor allen Dingen habe ich ja schon vorher im vorherigen Take gesagt, die Welt ist einfach sowas von komplex und man kann einfach ziemlich viel da einfach mal noch erwähnen. Zum Beispiel die ganzen Skillsysteme und einfach noch ein bisschen mehr über die Welt zeigen. Weil das finde ich eben interessant und das ist einfach total geil. Da will ich jetzt mal kurz fertig sagen, weil ich war noch dabei. Das Ding ist ja, ich bin schon zufrieden, wie SAO selbst, also jetzt nicht Alpha im SAO geendet hat, weil das war im Endeffekt der Sinn der Geschichte. Also es musste für mich persönlich nicht bis zum 100. Flurstufe gehen. Aber wo ihr halt recht habt, ist, man hätte, ich meine, es waren ja bei, 75, 76, also man hätte davor echt noch, wenigstens noch Bosskämpfe, wenigstens noch die speziellen Flure mit, wo es immer die Bosse gab, sozusagen. Oder genau, ja. Also ja, immer, man muss auch das sagen, hätte man zeigen können. Man muss auch sagen, dass zum Beispiel, als Kirito sein zweites Schwert bekommen hat, ich weiß jetzt, ob ich mich noch genau daran erinnere, aber das kam einfach so aus dem Nichts, so boom, er hatte das zweite Schwert, er hatte den Skill, zwei Schwerter zu benutzen, er hat sich ein zweites Schwert besorgt und das war's dann. Ja, siehst mal so, Matze, Kirito ist eben der heilige Main-Character, das ist, ja, natürlich, aber... Außerdem kam es ja wirklich aus dem Nichts, quasi. Es kam einfach boom. Nein, okay, Leute, ich will... Wie Matze schon gesagt hat, ich bin hier die verteidigende, klugscheißende Stimme. Ja, also nehmt es mir bitte nicht so übel, ja. Also auch die Zuschauer nicht, wenn ich hier die ganze Zeit den Leuten irgendwas reinreibe. Ja, also ich warte schon auf dein Konto. Ja, es ist halt... ich sag nochmal, es ändert nichts am Anime. Das will ich immer nur sagen, aber ich will es halt so auf die Art verteidigen, weil wenn man jetzt sagt, dass alles falsch war oder sonst was auf eine Art, dann tut mir auch immer die Vorlage im Endeffekt mit angreifen auf irgendeine Art. Und deshalb will ich mich einschreiten, weil sowas immer, also deshalb schreite ich bei sowas immer ein. Stopp, die Vorlage, du meinst damit die Novel, ja, das Buch, genau. Ja, genau, aber wir reden hier über den Anime, also für mich, natürlich. Wenn ich den Anime schaue, dann halte ich ihn getrennt von der Light Novel. Es ist mir egal, was da steht, was da passiert. Für mich ist wichtig, was ich jetzt anschaue, was im Anime vorkommt. Nun, bei mir geht es um das Prinzip, weil ich es dadurch sogar noch dümmer finde als du, wenn so etwas weggelassen wird. Einfach aus dem Prinzip, denn zum Beispiel, wie Kirito das Schwert bekommt und alles, wird alles erzählt. Und ja, das ist mein Problem. Aber nicht, ja. Ich lese nicht extra die Light Novel, damit ich extra den Anime verstehe. Nein. Alex, ich bin sogar auf deiner Seite in dem Fall. Wie ich schon sagte, ich finde es sogar so schlimmer, weil es ist nun mal eine Adaptation, das heißt, man verlangt etwas davon, also wenn es von etwas kommt. Und wenn dann so etwas erklärt wurde und wie auch hier alle kritisieren, es eh schon sich kurz anfühlt, weil einfach zu viel nicht passiert ist und man dann noch Sachen weglässt, die passiert sind, finde ich es, kann man schon erwähnen, weil es einfach echt unnötig ist, nenne ich es mal. Ja klar, aber es wurde zwar erklärt, wie er das Schwert bekommt, aber nicht, wie er den Skill bekommt. Der Skill ist ja das Wichtigere als das Schwert. So. Verstehst du? Ich erkläre mich nicht hundertprozentig, wie, ob es im Anime erklärt wurde. Das Skill wurde im Anime erklärt. Also, er wurde der Player mit der höchsten Geschwindigkeit im Spiel, der quasi die besten Reaktionen hat, der bekommt diesen Zweihand-Skill. Und ist quasi, sag ich mal, in-game als der Auserwählte oder sowas bekannt. Ernsthaft? Das wurde so extra passiert? Vom Kayaba Akihiko einprogrammiert, dass es quasi einen Held gibt, der sich ihm gegenüberstellen kann mit eben diesem Extra-Skill, den er dadurch erwirbt. Ja, also das weiß ich zum Beispiel, ich weiß jetzt echt nicht, wurde es wirklich, also ich weiß ja, dass es erklärt wurde, so. Das ich wurde bin mir grad auf Anime jeden Fall im Anime erklärt. Anime, ja, also das ist gut, weil darin erinnere ich mich echt gerade nicht mehr. Ich habe nicht gelesen. Also. Okay, gut, ja, dann glaube ich dir natürlich. Dann gibt's okay, mehr. Also, aber dann war das auch nur so am Rande erwähnt, oder? Weil ja, das, naja, andererseits, weil das, wie man aufpasst, ist immer die eigene Schuld, nenne ich es mal, ja, weil. Natürlich, also, aber wenn das so hin und her springt, einfach, du kriegst natürlich da auch zwar nicht die Information, die du willst, aber du kriegst durch dieses Hin- und Herspringen einfach zu viel random Informationen auf einmal und da ist mir das anscheinend entfallen. Aber ich muss halt auch sagen, es wurde für mich zum Teil zu wenig erklärt, warum er diesen Skill hat und warum er, ich finde das auch jetzt gerade, wenn das wirklich so passiert ist, finde ich das relativ lächerlich, warum das einprogrammiert wurde. Da muss ich widersprechen. Also Kayaba hatte ja quasi diesen Kindheitstraum, seine eigene Welt zu erschaffen. Es wurde ja auch gesagt, deswegen hat er erst angefangen, Sword Art Online zu programmieren. Und ja, er wollte das eben wie in einem richtigen MMO machen. Das heißt, es ist quasi wie in einem Computerspiel. Jeder Bösewicht hat quasi einen Helden, der extra gegen ihn hat. Und der hat sich so quasi auch den Helden erschaffen, der gegen ihn kämpfen sollte. Aber also, und noch was, ja. Ich finde das ehrlich gesagt auch gut, dass die, den Anime kann man einfach mehrfach schauen, eben wegen dieser verstreuten Informationen, die man eben nur kriegt, wenn man sie zum zweiten oder dritten Mal sieht. Aber wieso? Hab ihn 6-mal geschaut. Wieso wollte Kayaba sich so einen mächtigen Gegner aufbauen, damit er sich quasi dann damit selbst zerstören kann? Weil es ihm, also ich, eine Sache muss ich erst nochmal sagen, ich bin auch nicht wirklich mit der Erklärung von Kayaba insgesamt zufrieden. Das will ich nur mal an den Punkt sagen, davon bin ich auch kein wirklicher Verteidiger. Aber es ist nun mal so, dass man es versteht auf eine gewisse Weise, dass es ihm egal ist, weil er wollte, wenn jemand bis zum 100. Flur kommt, dass es jemand eventuell schafft, ihn zu besiegen. Also es war nicht so, oh mein Gott, ich tue hier was Böses und mir darf gar nichts passieren auf die Art. Aber er hätte es ja so einbauen können, dass es keiner schafft. Das wäre irgendwie cool. Ja, aber das war sein Sinn nicht. Es war ein Spiel, das man schaffen können sollte. Ob er es einfach zulassen wollte, das ist eine andere Sache. Deshalb war ja selbst der Endboss sozusagen, damit es schwer ist. Aber das es sollte die Chance wieder geben. Also, es sollte die Chance geben, dass man ihn besiegt. Er hat nicht einfach sich dazu, weil hätte er, sagen wir mal so, hätte er gewollt, dass man es nicht schaffen kann, dann hätte er das Spiel einfach unschaffbar gemacht. Dann gäbe es keine 100 Flure, dann würden da alle Leute einfach auf einer Ebene sitzen und abgeschlachtet werden von immer stärker werdenden Monstern. Da hast du einen guten Punkt, aber trotzdem, ich finde einfach, so grundlegende Erklärungen fehlen in dem Anime einfach komplett. Also es gibt einfach Sachen, die einfach null erklärt worden sind und auch einfach zu den Charakteren fehlt einfach auch der Bezug. Zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie er hieß, dieser Waffenschmied, der spielte auch dieses Restaurant führt. Der Schwarze, wie hieß denn der? Oder wie spricht man es aus? Egil, irgendwie sowas, ne? Ja. Auf jeden Fall, der war auch irgendwie seit Folge 1 da, aber man hat einfach nichts von ihm gewusst. Und auch Klein, der so ein guter Charakter ist. Boah, der war richtig cool. Klein war für mich so, immer wenn ich den gesehen habe in den Anime, so, boah, jetzt könnte was Gutes passieren. Klein war für mich ein Charakter, der einfach da war, aber nicht genutzt wurde. Er wurde einfach nicht genutzt. Das stimme ich dir natürlich absolut zu. Für mich persönlich ist die größte Schwäche an Sword Art Online, oder nennen wir mal das ganze Franchise, also auch in den weiterführenden, sind echt die Figuren. Es ist jetzt nicht so, dass ich wie viele Leute Krito und Asuna so extrem schlecht finde. Denn zum Beispiel, ja, Asuna wurde dann halt ziemlich, ist dann vor allem im zweiten Arc natürlich total in Vergessenheit geraten. Aber so grundlegend war sie schon eine solide Figur. Vielleicht keine besonders mega gute, aber solide. Nur ansonsten hat der Autor halt echt fast nichts. Also man sieht eine Figur eine Folge lang und es ist auch im Buch nicht anders. Also so der Autor hat sich echt keine Mühe gemacht, mal mehr zu zeigen. Also, weil Klein hätte ich auch gern mehr gesehen. Ich glaube, da sind wir alle so einigermaßen einer Meinung, dass wir gern mehr von Klein gesehen hätten. Ja, aber definitiv. Er kommt auch nie wieder wirklich vor. Also jetzt auch nicht, wenn wir mal kurz Gangale Online anschneiden, wo ich ja niemanden spoilern will, da wird es im Endeffekt noch schlimmer, weil mein Gott. Da fällt Asuna ganz weg. Also sie lebt noch, aber sie ist so im Endeffekt ganz weg. Andererseits, vor allem für Leute, die Asuna nicht besonders gut fanden, ist die neue weibliche Hauptfigur halt echt, also ich nenne es mal die beste Figur, die SAO jemals haben wird. Also, aber ansonsten mit Figuren, das hat der echt nicht drauf. Nee. Na, also das User ist halt, joined your channel. Es ist einfach doof. So, ich finde, SAO hat einfach so viel Potenzial und dann wird es nicht genutzt und das ist einfach nur, einfach nicht toll. Es gibt aber auch durchaus, also ich weiß nicht, wie war denn die Extra Edition? Ich habe die ja persönlich nicht geschaut, aber da soll es ja... Also die Extra Edition war ehrlich gesagt ziemlich gut. Es war teils ein bisschen quälend, weil die ganzen Anfangsszenen und so, die man schon kennt, eben immer nochmal wiederholt werden. Es war also zum Teil auch ein Best-of. Aber am Schluss gab es eben noch quasi noch ein extra Abenteuer und es wurden noch ein paar Fakten dahinter noch geklärt. Also es wurde noch ein bisschen was über die Welt erzählt und überhaupt den Grund, warum er die Welt erschaffen hat, der Kaiba. Und es war eigentlich ziemlich geil, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die gibt es wahrscheinlich auch noch irgendwo als Stream verfügbar mittlerweile. Also lohnt sich auf jeden Fall, die anzugucken. Also ich muss auch sagen, ich dachte ja, es wird nur Business Filler, nenne ich mal, als ich davon gehört habe. Ich meine, was war die Beschreibung auf Anisearch? Yui will einen Wal sehen und deshalb gehen jetzt alle auf eine Art Abenteuer. Ja, das fand ich so lächerlich. Und ich dachte mir nur, ich bin echt ein großer SAO-Fan. Echt, aber fickt euch. Nein, das tue ich mir nicht an. Hab's mir dann doch angetan, weil ich gehört habe, dass auch viel Recap dabei ist und ich mag ja den SAO-Arc sozusagen. Und ich muss sagen, es war richtig interessant umgesetzt, weil wurden nochmal so die wichtigen Schlüsselszenen auseinandergenommen in ein Gespräch zwischen Kirito und einer Person, die eh hätte endlich mal vorgestellt werden sollen, weil die ist wichtig für Gangale jetzt. Also passt sehr gut, dass diese Figur vorkommt, jemand von der Regierung. Und es wird einfach nochmal drauf eingegangen, wie denn so alles dazu steht. Also was nochmal passiert ist, wie die Leute sich denn dabei fühlen und sonstiges. Also auch Kirito, also das ja, weil man könnte jetzt denken, oh ja, er ist ja jetzt raus, jetzt ist wieder alles gut im Geiste, nenne ich es mal. Aber wenn du sowas erlebt hast, dann bist du halt auch nicht so ganz auf den Nenner, nenn ich's mal, ja. Ja, das und ist nicht... Das wurde jetzt schon mal gut angeteased, nenn ich's mal, weil das okay. wird auch gebraucht. Und halt fünf dieser you am Ende kommen... Und da ist Christian wieder. Und dann gibt's halt diesen 15-minütigen Arc am Ende. In your channel timed out. Also diesen 15-minütigen Arc am Ende, der in Alfheim spielt. Also nochmal so ein Quest. Sie spielen so ein Quest sozusagen, wo sie dann den Wal suchen wollen. Und der war überraschend spannend. Also der war jetzt irgendwie, hat jetzt nicht irgendwie eine gute Story gehabt, aber die Animation war perfekt dafür, dass es ja wie ein Filler ist. Es hat extrem viel Spaß gemacht, weil eben auch Figuren wie Klein nochmal ein bisschen drin vorkommen, also weil die mitkämpfen in dem Fall, weil die dann eine Gruppe sind. Wow. Und Klein ist so genial, hat halt einen guten Eindruck gegeben von den Quests, die es in Alfheim gibt. Und ich mag Alfheim zwar auch nicht so besonders wegen den Elfen, aber wenn ich mir jetzt überlege, dass ich jetzt, sagen wir mal, der Kirito wäre, also aus seinen Augen sehen würde, und dann ist da dieser 50 Meter große Kraken oder was alles da passiert ist dann am Ende. Also, ich fand das sehr gut, muss ich ehrlich sagen, dafür, dass das frei erfunden war dann im Endeffekt. Okay. Und was ich dazu nochmal sagen muss, in Sword Art Online und in Alfheim Online, hat man nie gesehen, wie Kirito eine Quest annimmt und so. Ja. Das hat man wirklich nie gesehen. Ja, ja. Und dort sieht man das. Das ist mir nur so aufgefallen und ja. War auch mir kommt es irgendwie so vor, als ob wir viel zu positiv jetzt wieder über Sau reden. Deswegen müssen wir das irgendwie ein bisschen Gleichgewicht halten. Und jetzt deswegen musst du ein bisschen haten, oder was? Ja, Miller. Christian Smith sei SAO-Hater. Und jetzt wollte ich eben was einbringen. Und zwar, was mir noch persönlich gefehlt hat, waren die Informationen von draußen. Also wir haben nur alles mitbekommen, was in dem Spiel vorkam. Aber wir haben nicht mitbekommen, was draußen war. Also was das denken, stimmt auch, ja. Was denken die Leute über die Situation? Was denkt die Regierung darüber? Ist das jetzt ein Skandal? Und was gibt es alles da draußen? Aber das wurde alles nicht geklärt und das fand ich schade, wirklich schade. Naja, ja, es selbst ist halt schade, aber es ist irgendwie auch logisch. Also, weil die Spieler in Sword Art Online total abgeschieden sind von der Außenwelt. Ja, aber die sie können hätten trotzdem zeigen können, was da abgeht. Vielleicht ist es ein riesiger Skandal, aber selbst nach dem SAO-Arc, also nach dem Sword Art Online-Arc, wurde quasi nichts gezeigt. Also gar nichts. Als ob nichts in der realen Welt passiert wäre. Keine Propaganda oder irgendwas. Oder das stimmt so Ahnung. Nicht ganz. Also ja, gab nicht so viel, wie passieren sollte. Aber vor allem nach SAO, nachdem sie rauskommen, wird angesprochen, dass erstmal die ganzen Firmen sind erstmal bankrott gegangen natürlich. Es gab Riesenskandal, ob es auch verboten werden sollte und alles. Aber dann bei Alfheim sehen wir, das, weil, seien wir ehrlich, so eine Technik würde auch bei uns nicht durch sowas verboten werden. Also, weil es ist einfach zu viel Geld. Dass halt eine sichere Version rauskam, was dann in Alfheim benutzt wird, also Kriton, seine Schwester zum Beispiel benutzt das, wo eben sowas nicht möglich ist, dass das Hirn gebraten werden kann. Also als Sicherheitsschutz. Und etwas, was dich automatisch ausloggt, wenn du, was war's? Ich glaube, das war sogar das mit der Angst, was Matze vorhin erwähnt hat, so ähnlich. Es kann dich zwar nicht umbringen, dafür kann es aber dein Gehirn manipulieren durch irgendwelche wieder bösen Antagonisten, die irgendwo aus den Finger gezogen wurden. Das ist einfach passiert. Nein, aber was Grisha gemeint hat, ich denke, ich finde das auch super gut, wenn das so gewesen wäre, dass man Informationen von außen sieht, weil die wurden ja auch alle in ein Krankenhaus verlegt und Asuna in ein richtig gutes und Kirito in so eins um die Ecke. Und da hätte ich das richtig gut gefunden. Aber da ist auch wieder dieses Problem, da fehlt die Zeit in dem Anime. Es fehlt einfach Zeit. Ja, stimmt. Definitiv. Das ist ja, da hat Mats echt recht, weil das ist ja Hauptthema. Ich meine, schon wichtiger, also selbst wenn wir jetzt von den Sachen ausgehen, die es echt nur gab, wurden ja schon Sachen weggelassen. Und ja, also wir wären ja alle froh gewesen, wenn sie ein bisschen was dazu erfunden hätten oder wenigstens alles gezeigt hätten, was vorkam. Das würde mir schon persönlich reichen. Aber definitiv, ja. Gab's. Und lebt Jonas eigentlich noch? Ja, ich warte noch, bis du fertig bist. Nein, jetzt rede. Los, du. Okay. Was ich auch cool fand, war die Dramatik um den Tod. Zum Beispiel diese eine Tante da. Der in der ersten Folge. Also auf der ersten Ebene, beim ersten Bosskampf, der da. Du meinst das war sehr dramatisch. Das war die zweite Folge. Du meinst Beater. Der andere, dieser mit den blauen Haaren. Beta-Tester. Nein, da war noch ein zweiter Beater. Nein, das ist einfach nur ein Beta-Tester. Ja, das war ein Beta-Tester. Kein Beater, whatever. Ein Beater ist ein Spitzname für Kirito oder so ein Cheater ist. Ja, ich weiß. Selbst die Anime macht sich darüber lustig, wie Hex Kirito ist, also was für ein Cheater. Ach so, ja, genau. Ja? Selbst Anime macht sich ja darüber lustig. Genau da, wo du gesagt hast, das ist dramatisch, da war genau ein Punkt, der mich gestört hat, mal wieder. Und zwar war der kurz vorm Sterben, dieser Beta-Tester. Und dann hat er dem noch einen Heiltrank angeboten, ja, und dann hat er abgelehnt. Ja. Das kann man nicht wirklich verstehen, ja. Genau. Also ich kann es nur im RPG-technisch verstehen. Aber das geht ums Leben. Es geht um Leben und Tod. Hör mir zu. Da gibt es ja kein Spiel. Doch, es ist trotzdem Spiel in dem Sinn. Und nein, MMORPG-technisch meine ich aus dem Fall, es gibt Spiele, in denen du, wenn du zu viel Schaden nimmst, sozusagen dein roter Balken, die bei ihm abläuft, aber du bist, sagen wir jetzt, trotzdem tausende Minus automatisch, weil es zu viel Schaden war. Das heißt, wenn er sich nicht heil, also wenn er, selbst wenn er den Heiltrank genommen hätte, hätte es nicht funktioniert. Das ist jetzt ein bisschen aus dem Arsch gezogen, könnte aber leider auch sehr gut sein. Da muss ich aber Tim recht geben. Da war es aber nicht so, weil es bei ihnen glaube nicht geklärt. Also das war jetzt aus dem Arsch gezogen, das wurde auch nicht verneint. Was ich mir aber auch gut vorstellen könnte, dass eben dieser Schaden, die waren ja noch auf, das war Ebene 1, dass man da auch nicht über diese Heiltränke verfügt, den komplett zu heilen. Und die mussten ja den Kerl besiegen und dass dem einfach da sozusagen die Zeit gefehlt hat, beziehungsweise das, so dass es so aufgebaut wurde, also in den Gedanken des Beta-Testers. Dass er einfach, oder er wollte sein Leben selbst beenden, weil er einfach keine Lust mehr drauf hatte. Man muss, beziehungsweise weil er auch Angst hatte. Ja, das ist ein guter Grund, das könnte man auch nehmen, weil der Typ war ja schon ritterlich, aber wenn wir mal so von vielen Geschichten ausgehen, dann ist so jemand auch immer der, der, wenn er dann die Chance hat, wenn wir es mal entkommen will, mal ganz böse gegen ihn gesagt. Also, weil er hätte, stell mal vor, er hätte dann noch weiter gekämpft und irgendwann wäre er vielleicht doch gestorben und es ist halt viel Interpretation in dem Fall, ja. Aber das fand ich wiederum sehr komisch, weil eigentlich war er ja sehr selbstbewusst und wollte auf jeden Fall die Ebene schaffen. Und auf einmal meinte der, wo er schon am Boden lag, nein, du musst es für mich übernehmen oder so ähnlich. Und dann Bart ist. Aber ist das nicht auch so ein bisschen dieses das Leben reflektieren? Also man kennt es ja auch aus Filmen etc., dass dann immer so auf so einen Tunnel zugehst und so und dass er sich vielleicht einfach dachte, es lohnt sich nicht mehr für mich. So, und wenn ich das weitermachen muss, weil er wusste ja noch nicht diese Brutalität in Anführungsstrichen, die dieses Spiel hat. Und weil er halt im Sterben lag, in Anführungsstrichen, dass er einfach sich gedacht hat, okay, ja, jetzt ist es zu Ende und ich will einfach nicht mehr so. Weil das gibt es ja auch, dass Leute sagen, ich will nicht mehr und dann lassen sie sich die Stecker ziehen im Krankenhaus. Ja, also gut möglich, aber ich habe es jetzt so nicht beobachtet. Also das war von einem Schlag zum nächsten. Erst war er selbstbewusst, mutig und ritterlich und dann war er am Boden zerstört und wollte sterben, keine Ahnung. Also je höher man steigt, umso tiefer fällt man, muss ich mal in dem Fall sagen. Also ich gebe ja zu, dass es alles Spekulation ist, aber andererseits gibt es auch nichts, was dagegen spricht. Das ist halt das, was wir dazu sagen müssen. Aber gut, das war jetzt halt auch die Szene, wo halt sowas vorkam. Aber wenn wir jetzt mal von einer anderen ausgehen... Das war ja nur ein Beispiel. Moment, genau. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, ja. Episode 3 kann auch diese eine Gruppe, wo Kirito dann beigetreten ist. Genau, mit Sachi. Die schwarzen Katzen der Nacht. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass sie auf einmal alle abgekratzt sind und dann, dass er der Gruppen wieder gesagt hat, ich habe auch keinen Bock mehr und Selbstmord begangen hat. Ja, oh ja, das war krass, das fand ich krass, ehrlich damals, gesagt, ja. Da muss man echt zugeben, das war dramatisch schon, ja. Jo. Also, das muss ich SAO eh lassen. Richtig geil gemacht. Also das muss ich ihm lassen. Man kann echt viel meckern, man kann über Fehler meckern, man kann darüber meckern, dass halt die Story selbst nicht mega der Bringer ist, das Setting ist halt gut. Aber ich finde so, dramatisch war für mich persönlich immer sehr, sehr gut umgesetzt. Also ich habe nie wirklich an irgendwas gezweifelt, was passiert. Also warum handeln denn Figuren so? Weil ich konnte mir sogar die PK, also die Player-Killer, waren für mich sogar richtig logisch, weil viele sind auf mich zugegangen, also die auch den Anime geschaut haben in meinem Freundeskreis und haben halt gemeint, ja, man würde doch dann keinen Menschen umbringen und bla bla bla, ja. Wenn du mal überlegst, mit welchen Kleinigkeiten, also durch welche Kleinigkeiten es schon in der echten Welt passiert, dass jemand anderen ermordet, ja. Und dann bist du in so einer Welt, wo kein Gesetz gibt, wo du überleben willst, also du brauchst alles, du brauchst Gold, du brauchst Sonstiges, damit du überlebst. Und ist für mich richtig verständlich im Endeffekt, warum da wirklich Player-Killer rumgelaufen sind. Also das mit dem Player-Killer, das fand ich wirklich lustig, weil in Mädchen 2, also es ist auch ein MMORPG, Und da war ich mal gerne auf Agro. Also Agro bedeutet, dass man einfach Player killt, ohne jetzt auf Duell anzunehmen oder so. Und ja, ich mochte es einfach, die Leute einfach zu killen und zu nerven. Das fand ich eigentlich total lustig. Ja, genau. Und Ja, nimm das deine Little Leute. Grisha in Action. Ja, und Genau. das ist halt das andere Ding. Leute, die es dann nicht glauben wollten. Also wurde ja sogar gesagt, also zum Beispiel die Ja, Rothaarige, die ja drin genau. vorkommt, die wollte, also sie hat schon im Endeffekt geglaubt, weil sie hatte ja richtig Schiss zu sterben, aber sie wollte es halt die ganze Zeit sich so selbst sagen, nein, nein, nein, nein, ey, das ist immer nur ein Spiel, wir können hier machen, was wir wollen und. Ja, sie meinte ja auch quasi spöttisch zu dem, es ist ja nicht bewiesen, dass die Leute dann wirklich sterben. Also, was willst du mir da sagen, dass ich jetzt Leute umgebracht habe? Also, ganz im Ernst, das ist auch eine typische menschliche Reaktion, die die da reingebracht haben, dass die, wenn sie irgendwas nicht wahrhaben wollen, das einfach verleugnen. Und ja, kann ich verstehen. Aber, ja, das ist aber trotzdem so eine Sache. Also trotzdem, das mit den Player-Kills war ja gut umgesetzt, aber das ist auch schon wieder das so mit der Angst. Sie hatte ja eindeutig Angst zu sterben. Und auf diese Angst an sich ist man auch in dem Anime zu wenig eingegangen. Also Angst gab es ja im Endeffekt fast null. So, Was? Kirit. Fast Also null Angst? bei den Ist das dein wichtigen Ernst? Charakteren. Das, also Bei den die wichtigen ersten 12 Charakteren. Folgen nur fast. Nur Nein, finde dauernd. ich nicht. Die Finde ich nicht. ersten Für so vier ein Folgen, auf Setting. jeden Fall. Für so ein Setting, wo man später, also im späteren Verlauf, einfach so, das war, glaube ich, auch wieder diese Timeskips. Auf jeden Fall, man hat in diesen einzelnen, eben bei den Bosskämpfen, nie wirklich von Kirito oder so Angst gesehen. Der Ja, Kerl und ist da immer durchgerusht, ohne Ende, Asuna mit ihm mit und die ganzen anderen Charaktere, die da irgendwie so dabei stehen, haben vielleicht Angst. Aber bei den wichtigen Charakteren, bei den Hauptcharakteren, hat man einfach nie Angst gesehen und das hat mich aber auch ein bisschen gestört. ja, mir Also, hat da. diese, Moment, ganz kurz, Okay, klar. also die Überdramatik von Attack on Titan hätte Sao eigentlich gut getan, finde ich. Ja, total also geht. widersprechen in dem Fall, weil es gab bestimmt Stellen, weil es wäre auch schrecklich, stell Also mal vor, jetzt die nicht so wären. übertrieben, aber ich meine halt, wie Mats eben gesagt hat, es ist ein bisschen, dass sie die Angst mehr ausgebaut hätten sollen, weil es eigentlich nur in den ersten vier Folgen war und dann später gar nichts mehr kam. Also Ja, ich oder allgemein. muss da echt, guck mal, also ich kann ja sogar Beispiele bringen. Also, wir gehen einfach, nehmen wir den Boss, den Kirito im Endeffekt dann alleine besiegt hat. Nehmen wir mal Ach den, so, ja. Moment, Moment. Also, Ja, okay. Ja. mal sehen. Die Leute, die fast, also da wurden ja Leute getötet und die da fast getötet wurden, sind gestorben vor Angst. Asuna ist fast verreckt vor Angst, also selbst bevor sie gekämpft haben und hat deshalb das Vieh ja angegriffen. Und, also, wenn die da in der Szene alle keine Angst hatten, Ja, aber dann seid ihr blind, es ganz wurde nicht ehrlich. einfach Ich so finde ehrlich dargestellt, als ob gesagt, sie mega Angst hätten. es wurde doch, einfach auf jeden nicht auf Fall. die Psyche eingegangen. Panisch, übelst Ich panisch. fand die Emotionen eigentlich richtig gut dargestellt. Vor allen Dingen die Reaktion der ganzen Menschen, die dort waren. Es sind ja nach den ersten paar Monaten schon über 5.000 Leute gestorben. Schon über die Hälfte der Player, die es überhaupt Es waren nur im Spiel. 2000, glaube ich. Aber gut. Keine Ahnung. Auf jeden Fall tut jetzt nichts zur Sache, widersprich mir nicht. Wenn der Nee, Klugscheißer im da ist. Ernst. Battle der Klugscheißer. Auf jeden Fall. Das heißt, die, die dort noch überlebt haben, sind entweder in der Anfangsstadt oder sind schon ein wenig weiter im Spiel. Das sind die sich durchkämpfen können. Und die meisten sind dort auch schon, sagen wir, ein bisschen irre geworden. Die meisten haben ja quasi die ganze Zeit total überreagiert und alles, was eben auch verständlich ist. Das sind eben, wie ich schon mehrfach gesagt habe, die natürlichen menschlichen Reaktionen und die haben die da richtig gut reingebracht, finde ich. Also da nochmal Respekt an die Macher. Da finde ich auch, dass Kreto ein richtig gutes Beispiel ist, weil viele sehen ihn immer als perfekten Helden, was ich nicht wirklich verstehen kann. Ich meine, wenn man schon mal sein normales Leben anguckt, was er davor hatte, also er war echt der größte Loser, den es überhaupt gab auf diesem Planeten fast. Aber auch, das fand ich dann auch gut eingestellt, weil zum Beispiel bei Alfheim sind wir uns ja alle einiges echt viel weggefallen. Allerdings haben wir auch sogar was Gutes bekommen, muss man dazu sagen, nämlich, dass gezeigt wurde, dass vor allem auch Kirito wirklich das mitnimmt, weil er war nicht im Spiel, um den es, also wo es Tod gibt, aber trotzdem User in ist your er channel total, timed out. ausgerastet, wenn irgendwas passiert ist, also dass jemand sterben hätte können, ja. Er konnte sich zwar schnell einreden, vor allem weil er ja ein Gamer ist, dass niemand stirbt, aber wenn dann jemand fast gestorben wäre, der in seiner Gruppe ist, ist er ja wirklich, also wie so ein Irrer. Also wenn ihr jemand so begegnet, würdet ihr euch denken, was ist mit dem los? Ja, das stimmt. Also bei diesem, wo er in dieser kleinen Gilde, sage ich mal, drin war, wo die dann alle verreckt sind, was wir ja vorhin schon angesprochen haben, da ist er natürlich ausgerastet, da hat man auch Emotionen gesehen. Aber was ich meine, ist einfach... Hör, was? Ich meine jetzt in SAO, also ja, in dieser kleinen Gruppe. Da hat man das natürlich gesehen, Emotionen etc. Aber für mich ist einfach, hat das dieses Psychospiel, es ist ja im Endeffekt ein Psychospiel, was der da spielt. Also ja, der Kaguya, glaube ich, heißt der. Der Macher des Spiels. Und man ist einfach viel, viel zu wenig auf die Psyche eingegangen. Weil was denkt sich so ein Spieler, wenn er in so einem Spiel ist? Was denkt sich jetzt der? Was denkt sich jetzt der? Und was macht Asuna und was macht Agil und was machen die ganzen anderen? Es gab einfach viel zu wenig Emotion und Psyche in dem Anime. Für meine Verhältnisse. Da muss ich echt widersprechen. Also, das haben die echt wirklich gut gemacht. Es gab ja immer die unterschiedlichen Beispiele. Spieler, die unterschiedlich reagiert haben. Es wurden die gezeigt, die in der Anfangsstadt waren. Es wurden die Player-Killer gezeigt. Es wurden quasi die gezeigt, die die anderen Spieler töten, nur um besser zu werden. Die töten, um zu überleben quasi. Also ich finde schon, dass sie das ziemlich gut reingebracht haben. Es wurde ja sogar richtig, also das finde ich auch, weil es gab einmal die verschiedenen, nennen wir es mal Geisteszustände, wie denn jemand eingestellt war. Dann gab es auch Beispiele, wenn wir jetzt mal das CSI, SAO, die Folge nehmen sozusagen, ja. Leute, die einigermaßen normal leben, dass da trotzdem, selbst wenn dann welche geschafft haben, sich so ein bisschen dran zu gewöhnen, dann halt auch Vorfälle gibt, wie da zum Beispiel den Mord an seiner Frau, das eine da zum Beispiel, also wo der eine so im Endeffekt sie tot schickt, wo die Detektivfolge drum geht sozusagen. Und auch, dass die Leute immer noch betroffen wurden, selbst dann gegen das Skelettmonster, nenne ich es mal, ich habe den Namen vergessen von dem Scheißvieh, dass da mal erfährt, dass auch schon seit vielen Ebenen keiner mehr gestorben ist, außer in diesem Kampf, und dass auch die Leute trotzdem noch voll getroffen haben, aber sie halt auch nichts mehr machen können. Also, sie sind ja schon abgehärtet, weil wenn du so weit gekommen bist, weil stell dir mal vor, du gehst in die Armee und bist im Krieg, du bist auch irgendwann abgehärtet, ja, auf klar, eine gewisse Art und Weise. Sie können nicht 100 Folgen lang rumheulen. So ja, ich meine auch nicht 100 Folgen, aber ich meine, am Anfang hätten sie einfach viel mehr zeigen müssen. Oder wie da gesagt. Da war ja der Timeskip, weil am Anfang haben ja, sie gezeigt war, und dann genau das zum ist, Ende geskippt. Aber ja, das ist ja die Schuld daran. Der Timeskip. Scheiß Timeskip. Timeskip, nicht Skype. Jetzt muss ich mal der gegnerischen Seite recht geben, sage ich mal. Der Anime wurde wirklich zu kurz gehalten. Viel zu kurz. Also, ja, das bin ich auch der Meinung. Ja. Was ich aber auch genau meine, ist einfach, es wurde zu wenig auf die Charaktere auch eingegangen. Es ist einfach, was wir vorhin schon was wir vorhin schon besprochen haben, ist ja dieses hinter der Kulisse, dieses, was außerhalb der Welt passiert. Und da hat man einfach auch zu wenig Bezug zu den Charakteren gehabt. Man wusste zwar, dass Kirito ein großer Loser ist und dass er nichts auf die Reihe bekommt. Aber was war mit Asuna? Man wusste erst später, dass sie aus einer richtig reichen Familie kommt und das ist einfach etwas, was man, wo einem auch der Bezug fehlt und halt auch, da hätte man auch das mit der Psyche gut einbringen können. So, was haben jetzt, weil die Eltern dieser Personen haben ja auch, und dass die Person mal denkt, ja, was machen denn jetzt meine Eltern, was machen die denn? Das hat auch für mich total gefehlt. Ja, genau. Das war überhaupt nicht präsent. Also ich mache jetzt einmal gleichzeitig klugscheißen und einmal dir vollkommen recht geben, nämlich... Ja, Krisha wird sich jetzt gleich wieder aufregen, aber ich hole nochmal die Keule raus mit Asunas Hintergrundgeschichte, ja. Die gibt es zum Beispiel in der Novel auch nicht sofort am Anfang, die tut er dann auch in das Buch, wo sie sozusagen die Hauptfigur ist, reinklatschen, ja. Nur das Problem ist, die ist wirklich gut. Also hätten sie das Buch war ja schon längst draußen, also hätten sie das wenigstens mal so 10 Minuten eingebaut. Ich denke, Asuna wäre eine richtig beliebte Figur gewesen, weil das tut so alles abdecken, was du gerade gesagt hast, sozusagen, ja. Und da bin ich aber nicht. Nachdem ich, ja, ich habe doch gesagt, ich stimme zu, weil da bin ich auch sagen, da bin ich auch der Meinung, das ist extrem enttäuschend, wenn man überlegt, dass es vielleicht 10 Minuten gekostet hätte, um das zu machen, ja. Ich meine, weil das Buch, also werden wir nie als Film oder sowas sehen, also wieso nicht so etwas Wichtiges einbauen? Mit den Eltern ist, hat man Ritos, sind ja gar nicht seine echten Eltern, aber hat man die hat man nie gesehen, oder? Die hat man, ja, oder glaub das ich mit nie, seiner ja? Schwester. Was denkt sich jetzt meine Schwester bzw. Cousine dabei? Oder einfach, es hat einfach komplett gefehlt. Und auch das am Ende, wo die einfach alle in einer Bar sitzen und Friede, Freude, Eierkuchen ist, wo du so denkst, Alter, ihr habt so viel Scheiße erlebt und der arbeitet einfach in einer Bar. Was würdest du denn machen? Also ganz ehrlich, da bin ich mal der Meinung, dann hast du einfach einen enorm, also jetzt nicht gegen dich, aber ich meine, jemand, der dann noch in der Ecke sitzen würde die ganze Zeit, hätte einen enorm schwachen Charakter, weil... Nein, das meine ich gar nicht. Aber es war einfach so plötzlich da. Also, es ist... Nein. Man hat von Agil nur nachdem, dass er Kirito das Spiel Alpha im Online gegeben hat und mehr hat man von dem einfach nicht gesehen. Man hat nicht gesehen, dass er in so einer Therapie war, wie Kirito und Asuna zum Beispiel, beziehungsweise, nein, dieses andere Mädchen da. Die waren ja dann auf so einer Schule, wo die alles nachholen mussten, etc. Und das hat man einfach nur bei Kirito gesehen und die anderen Charaktere wurden einfach wieder mal vergessen. So, das ist dann, aber ein insgesamtes Problem. Also, das können wir können, also ganz ehrlich, wir können ja eigentlich sagen, erste Folge, nur Kirito wird gezeigt in Asuna und das bleibt halt auch so. Es ist nicht toll, aber ich meine, wir könnten ja für jede Folge wiederholen. Warum führt man Charaktere ein, wenn man sie im Nachhinein nur so wenig beleuchtet? Das ist auch das gleiche wie vorhin mit Klein. Warum hat man das nicht gezeigt, wie der aus dieser Therapie kommt? Oder weil er war ja ein Charakter, der von der ersten Folge an mit dabei war. Ja, anscheinend war es wohl nicht so wichtig für sie. Also sie konzentrierten sich eben nur auf die Main Character, was ich auch. Also ja, genau. Das war auch in der Novel so, oder? Also das ist jetzt nicht so ein Anime-Ding. Ist, also, wie schon gesagt, die Charaktere sind immer benachteiligt. Also auch noch, aber es gibt halt vor allem, sagen wir mal so, es wird es nicht total raushauen, aber einfach diese Details, die es noch gab, noch mehr von den Gedanken, hätte es einfach angenehmer gemacht, selbst wenn die Figuren so wenig drin vorkamen. Weil es gab noch so ein, in SAO, also jetzt richtig SAO, also in diesen 14 Folgen, gab es noch eine Stelle, genau, ich fange mal so an, nämlich das mit den schwarzen Katzen unter dem Mond, bla blub, die Geschichte, wird von Kirito sozusagen wie gedacht in der Novel, während er gerade in der 70. Ebene oder so hockt, war es, glaube ich, und gerade mit Klein redet. Und da kriegt man von Klein nochmal nicht über ihn so persönlich mega viel, aber nochmal, wie er selbst zu Kirito steht, also dass er sich richtig um ihn sorgt, also einfach nochmal seinen Stand, also mit seiner Gilde zum Beispiel, wie das aufgebaut ist, nochmal so kurz. Und ich finde, sowas hätte es echt nochmal runder gemacht. Und man kann mir nicht erzählen, dass eine Folge, wie das ja allgemein so alles dann zusammen länger wäre, die das nicht irgendwie hätten reinhauen können. Weil bei Alfheim haben sie sogar ein Fünftel oder so weggelassen von Alfheim. Da gab es so einen total unsinnigen Arc drin, der echt nur mit dem Spiel zu tun hatte. Und das haben sie weggelassen. Das fand ich auch persönlich dann gut, nachdem ich die Novel gelesen habe, dass sie das nicht reingebracht haben. Okay. Ja, es ist einfach, ich finde, man hätte... Ja, es ist einfach, ich würde mir auch total ein Remake zu Sword Art Online wünschen. Einfach aus dem Grund, so wie man es bei Brotherhood gemacht, also Full Metal Alchemist Brotherhood, einfach... Warte, stopp. Full Metal Alchemist. Halt die Fresse, Kandas, dein Ausspruch ist so scheiße. Okay, kannst weitermachen. Auf jeden Fall, einfach so wie man es bei Full Metal Alchemist gemacht hat, eine unvollständige Version und dann einfach Brotherhood rausbringen, was sich einfach mehr an den Manga hält. Und einfach hier würde ich es mir so wünschen, dass einfach Sword Art Online 1 ist halt einfach so, ja, es ist die Novel, es ist halbwegs die Novel. Und dann einfach bei Sword Art Online 2 einfach so eine Art alternatives Ende, wo man einfach alles alternativ macht im Endeffekt. Wo man halt wirklich die Grundstatur beibehält, aber dann einfach auch mal Filler einbaut. Das wäre halt einfach so geil. Und das würde ich mal jetzt mal, um kurz was reinzuwerfen, auch bei Soul Eater wünschen, denn das ist... Ja, das wäre ja genial, der Anime ist nicht so toll, ja, bei Soul Eater. Also, wenn man wirklich bei so Animes, die einfach... wo man einfach weiß, es sind geteilte Meinungen, dass einer richtig gut findet und einer richtig schlecht, dass man einfach auch ein alternatives Ende raushaut. So, das fehlt mir ja persönlich. Es gibt ja echt viele Mangas, wo ein alternatives Ende in einem Spin-Off vorkommt oder sowas. Und aber bei so Animes ist mir das eigentlich noch nie so bewusst geworden, außer jetzt bei Fullmetal Alchemist Brotherhood oder so. Also, das wäre zum Beispiel so meine Idee, wie man es besser machen könnte. Hast du sogar, also, es wird niemals wahrscheinlich passieren, aber es gäbe sogar Grundlage dafür, denn der Autor schreibt die Geschichte gerade sozusagen um. Neu. Ja. Er ist gerade dabei. Es nennt sich dann Third Art Online Progressive und es fängt nochmal so an, dass schon mal diese ganzen, also diese Folgen am Anfang im Anime, User die so Timeskips sind. Out. Das waren eigentlich eh alles nur Nebengeschichten, die er nach dem SAO-Band geschrieben hat. Der SAO-Band hat in der 73. User Ebene gestartet. Und das schreibt er jetzt eh nochmal alles so, dass es auch damit anfängt und noch mehr. Das heißt, wenn er das jetzt mal dann irgendwann fertig hätte, wäre es wahrscheinlich richtig, könnte man so einiges starten, länger genau. Als und da ist auch schon Asunas Vergangenheit drin. Also, wenn man das nochmal so als Folgen-Anime dann am Ende machen würde, nur SAO, ich rede jetzt nicht Alpha, nur SAO, ich denke, das würde nochmal ein paar Leute richtig überzeugen. Definitiv, ich fände das auch super interessant. Ich habe das nämlich auch gelesen, dass er das, ich glaube, das war in der Animania oder so, dass er das gerade umschreibt. Und ich finde den Gedanken einfach irre witzig. Entweder ist er selbst nicht damit zufrieden, was er da verzapft hat, oder er richtet sich einfach nach den vielen Fans und Hatern, die ihm einfach gesagt haben, hey, das ist nicht gut und das ist vielleicht ganz gut, aber das könnte man besser machen oder so. Und das finde ich einfach sehr witzig, was der da gerade macht. Das ist mir auch total entfallen. Ja, also ja, mir erst, dass du drauf zu sprechen kamst, ist mir auch so wirklich eingefallen, das mal zu erwähnen. Hat doch gut gepasst. Das Ding ist halt, warum SAO auch wahrscheinlich so kurz ist, ist nämlich, ich meine, du könntest jetzt ja einfach ein Buch schreiben und es an einen Verlag schicken, ja. Und dieses Buch kann im Endeffekt so lang sein, wie es will. Bei den Japanern ist es anscheinend anders bei den Verlegen. Es gibt immer wie so Ausschreibungen und du musst eine bestimmte Buchstabenanzahl einhalten. Und zum Beispiel SAO wollte er schon mal einschicken, war aber zu lang. Ging nicht. Dann hat er es auf einer Internetseite veröffentlicht. Es gab so eine Grundversion, also die noch schlechter war, nenne ich es jetzt mal, ja, die auf der Internetseite kam. Und später wurde dann Excel World, heißt es doch, glaube ich, kennt ihr das? Der Anime, ja. Wo auch irgendwie, das war seine zweite und die wurde dann zuerst als Buch richtig veröffentlicht. Und dann, als das gut ankam, haben sich die Verleger gesagt, hey, du hast doch mal sowas geschrieben, oder? Das können wir doch nehmen. Und da hat er ja gesagt. Also, im Endeffekt, wenn man nochmal so darauf eingeht, auf was der Anime basiert, auch wenn Grisha das nicht interessiert, dann ist es halt auch so, dass der Typ gar nicht, ja, also nennen wir es mal die Geschichte wirklich so dafür geschrieben hat. Er wurde eigentlich dazu gedrängt, sagen wir es so. Ja, und er hat halt nicht die Geschichte. Also ich denke mir jetzt, wenn er es jetzt echt durchhält, das nochmal zu schreiben, dann kriegen wir so den ganzen Umfang, den er sich gedacht hat, weil jetzt wird er jetzt kriegt er ja Geld dafür, nenne ich es mal, ja. Jetzt hat er schon Fame, also dass er jetzt in Ruhe, wenn er es wirklich machen will, das ist halt immer das Ding. Weil er schreibt ja auch noch an SAO, das ist nämlich auch noch nicht fertig. Also da ist noch so ein Arc am Laufen, ja. Aber wenn er da sich nochmal reinhängt, dann denke ich, das könnte nochmal richtig was werden. Also muss nicht, der Typ sowieso, ich bin total, also ich mag seine Arbeiten, aber ich denke, ich schüttel jedes Mal, wenn ich was von ihm lese, den Kopf, weil der so komische Ideen hat oft, ja. Aber ansonsten kann man echt nur sagen, das könnte echt was werden. Mir also, ich würde mir das total wünschen. Also das wäre etwas, wo ich sagen muss, Alter, ich will das unbedingt sehen dann. Also wenn, ich will ja jetzt sowieso die Novel lesen, weil mich das einfach interessiert. Die habe ich auch schon komplett gesammelt, sage ich mal. Und also ich würde das unbedingt gerne lesen und ich will auch wirklich mehr darüber erfahren. Nur einfach, der Anime ist so, kann man nicht beschreiben. Er stellt mich einfach nicht zufrieden. Und da wäre einfach diese zweite Adaption bzw. das Spin-off im Endeffekt einfach super klasse, wenn man es so nennen kann. Und ja, also. Stille. Warte, dass jemand anders noch lebt. Ja, ja. Ich lebe noch, also, aber mein Internet macht nicht mehr. Stopp. Ja. Grisha hat sich ja hängt, weil ich so positiv geredet habe. Genau. Jonas und traut sich Jonas, immer noch nicht, was Jonas zu sagen. Jonas traut sich nicht, weil wir ihn sonst überrennen. Ja. Und mein Internet scheißt gerade die Wand an und ich muss mir wahrscheinlich später nochmal die ganze Aufnahme ansehen bei dir auf dem Channel, weil ich hier fast gar nichts mitkriege. Okay, dann will ich noch was ansprechen, was mir. Oh mein Gott, gefiel. Er lebt! Ja. Hallo? Ja, hi, Jonas. Oh mein Gott, Jonas, geht es dir gut? Was feucht im Keller? Also, ich habe keinen Keller, nein. Also, hat es Ben war, mich rausgelassen? Es war schon eine lange Reise. Muss man zugeben, es war eine Reise, die anstrengend hat, war. Der Ben hat dich doch rausgelassen aus seinem feuchten, dunklen Keller, als er sich in seinem Video dahin gebeamt hat, um dich zu füttern. Jetzt lass ihn reden, sonst fällt ihm nichts mehr okay. ein. Okay. Nein, was ich halt sagen wollte, was mir gut gefiel, war zum Beispiel, dass die Kinder die mit ihren Eltern online gespielt haben, in Sword Art Online, also die erste Hälfte noch, dass, wenn ihre Eltern gestorben sind, in ein Waisenhaus gekommen sind, dass es sowas gab für einen Notfall. Ah, ach so, ja, das ist ein bisschen falsch. Also es waren einfach kleine Kinder, also die Eltern waren da nicht dabei, es waren einfach, wenn sich jetzt so ein 8-jähriges Kind im WoW einloggt und dann auf einmal drinstecken okay, bleibt. Ach so. Ja, das ist noch schlimmer als Krito oder so, ja. Ja, aber da muss ich aber auch sagen, dass man da dann wieder einen Charakter, der in den ersten paar Folgen präsent war, dann wieder aufgegriffen hat, nämlich diesen komischen Kerl, der ihm dann den Spitznamen Beater gegeben hat, glaube ich, war das? Dieser komische. Ja, du meinst den mit den orangestachligen Haaren da, der so das Maul aufgerissen hat. Ja, genau, das fand ich auch wieder ganz cool. Das fand ich dann wieder gut. Aber es hat einfach im Endeffekt wieder nichts rausgerissen. So, weil der war dann im Endeffekt dann auch wieder für nichts gut. So, den gab's dann halt und ja, das. Naja, für nichts gut. Ich meine, der Arc hatte schon Sinn, weil vor allem. Ja, wie schon gesagt, ich finde insgesamt, dass die Figuren zu wenig drin vorkamen. Aber du schiebst jetzt alles so zur Seite, wo es mal drin vorkam, weil. An diesem Punkt hast du nochmal, was du die ganze Zeit willst, bekommen. Du hast nochmal genau gesehen, wie die Leute in der Anfangsstadt leben, was da passiert. Dass eben selbst Leute in der Anfangsstadt anfangen, eine Hierarchie zu bilden, weil die beim Armee ja am meisten unten präsent war. Und dann auch, dass sich einen auf Anführer gemacht hat, obwohl gar keiner sie wollte und sonst was. Und dass die Leute da im Endeffekt richtig arm waren und sonstiges. Also sowas war schon drin. Ja, es war nicht in dem Umfang drin, wie man es haben sollte, aber du darfst es auch nicht so ganz vergessen, wenn es mal vorkam. Natürlich, es kam vor, aber halt, wie du schon gesagt hast, nicht in dem Umfang, den ich haben will. Und deswegen stört es mich ja auch. Würde ich mich damit zufrieden geben, würde ich es nicht kritisieren. Und ja, aber im Allgemeinen war das relativ gut aufgegriffen und Grishas Internet bzw. sein iPad macht auch nicht wirklich mit, wie es soll. Yo, was geht, Leute? Wie lange bist du schon weg? Ja, auf jeden Fall. Es kam halt vor, aber wie oft... Alter, ich muss vielleicht mal zu wenig Counter einblenden oder so, wie oft ich zu wenig gesagt habe. Nein, auf jeden Fall. Es ist einfach... Es kam nicht oft genug vor. Es war nicht oft genug präsent. Und deswegen ist Sword Art Online einfach für mich rundherum kein gutes Produkt, sage ich mal. Und ja, ich weiß nicht. Der Grischer sieht's ja ähnlich wie ich. Da sind wir ausnahmsweise mal in der gleichen Meinung. Aber, ja, es... Ich muss halt sagen, SAO ist eh bei mir immer so, ich habe immer so zwei Standpunkte, ist immer schwer auseinanderzuhalten, weil anime-technisch... Und da ist er wieder weg. Anime-technisch finde ich's auch nicht so überragend. Glaub mir, ich könnte den ganzen Tag nur Fehler aufzählen. Auch richtige, die mich stören. Nur, ist halt... Das, was da war, hat mir trotzdem so einen Spaß gemacht und vor allem eben auch die ersten 12 Folgen. Ich versuche halt ehrlich gesagt auch die mir am meisten in Erinnerung zu halten, weil wenn ich an die Schwester denke, dann fange ich gleich an zu kotzen, ja. Das muss ich zugeben. Aber wenn ich jetzt wirklich auf das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, nämlich die 12 Folgen oder insgesamt die Kämpfe, die auch im Alpha meiner Meinung nach sehr gut waren, drauf eingehe, dann ist es für mich nicht, ja, es ist kein mega geiler Anime, aber ich habe einfach so einen Spaß damit. Also, was auch so die Fehler im Endeffekt ausgleicht, außer die Schwester, weil das kann ich einfach nicht ausblenden. Ja, das ist ja das Wichtigste an ein Anime, das wird zwar schon subjektiv, aber Hauptsache, man hat eben Spaß an dem Werk, was man gerade schaut. Egal, wie schlecht es nun ist oder wie schlecht oder wie gut, Hauptsache, man findet es selber gut eigentlich. Klar, ich hatte auch Spaß bei Sword Art Online. Einfach, weil Animation gut ist, die Kämpfe waren super choreografiert und es war einfach von so diesen... Aber der wichtigste Teil ist nun mal die Story und der war einfach nicht gut. Ja, kann man auch wieder so sagen, weil... ich meine, ja, die Story war nicht so der Bringer, aber beim... Ja, okay, ich wollte jetzt gerade das Beispiel mit den Comedy-Anime nehmen, aber das wäre zu hart. Aber andererseits, es geht ja auch drum rum, wie es mit dieser seichten Story umgeht. Und bis... Also jetzt, wir reden vom SAO-Teil, ich lasse mal den Alpha-Teil aus, ja... Bis auf das, dass es halt wirklich zu wenig war bei vielen, was meiner Meinung nach richtig solide umgesetzt. Also wenn man sich jetzt nicht die ganze Zeit drauf konzentriert, was fehlt, sondern nur das anguckt, was da ist, habe ich meiner Meinung nach beim ersten Teil wenig zu meckern, selbst wenn ich es versuche. Ja, also ich glaube halt irgendwie, Alfheim ist so wie die Gurke auf dem Cheeseburger, die will keiner haben, aber die ist ja immer mit dabei. Also ja, ich will schon die Gurken, man, die schmecken gut. Okay, Alfheim war halt Gott, gut aussehende Gurke. Oh mein Gott, das Ding war halt, Alfheim war eine gut aussehende Gurke, aber sie schmeckt nicht. War halt sehr gut aussehend, aber sie hat halt nicht geschmeckt. Ja, aber das ist wieder das, ein Anime kann einfach nicht gut, nur gut aussehen. Es geht einfach nicht. Meint damit jetzt nicht die Animation? Doch. Ja, geht. Aber ach so, ja. Es ist einfach, es kann optisch und auch soundtechnisch nicht nur damit überzeugen, es muss halt auch storytechnisch passen. Ja, klar, das Gesamtpaket muss stimmen. Eben. Und ich glaube, da werden wir auch so nie auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Aber es ist einfach, ja, es ist immer so schwer zu beschreiben, was man eigentlich jetzt genau denkt. Aber ich glaube... Hallo? Ja, du darfst reden, ich erteile dir Erlaubnis. Oh, danke schön. Okay. Immer wieder gerne. Jetzt habe ich es vergessen. Scheiße. Jonas, los. Okay. Was ich übertrieben fand, war die Verabschiedung von dieser kleinen Twitter-Pixel da. Wie hieß sie? Moment. Yui. Das Yui hat mich leider so nicht Yui. Ich hatte nichts gegen ihr, aber diese. Tötet euch alle. Dieser Abschied, der war einfach zu übertrieben, mal ehrlich. Bei World of Warcraft, wenn da ein Hauptprotagonist mal. Nee. Hauptprojekt ist nicht, aber wenn ein Nebencharakter da stört, fange ich da euch an zu heulen. Nun gut, da muss man jetzt aber natürlich sagen, einmal, es agiert wie ein Mensch. Wenn jetzt vor dir so ein Ding erscheinen würde im echten Leben, aber irgendwie ein Werk vom Computer, aber benimmt sich halt wie ein Mensch, ist wie ein Mensch, macht alles wie ein Mensch, dann ist es für dich ein Mensch. Und also könntest du dich dann in einem. Hat Yui eigentlich mal, ist die eigentlich mal aufs Klo gegangen, wenn wir jetzt schon dabei sind? Sowas wird in Animes ein Glück nie gezeigt. Also, mal ernsthaft, man hat, zum Beispiel, das fehlt mir halt auch wieder total. Das, also, ist kein Anime, ganz ehrlich. Ich kann's verstehen, nein, von Pokémon. Nein, aber das ist schon wieder dieser, es ist einfach nicht real, wenn Charaktere nicht aufs Klo gehen. Jetzt meinst du es ernst? Außerdem, Matze, und nein, das sind ist Computer. Kein Fetisch. Es sind Computer, Matze, es sind Computer aufs Klo gehen. Sie müssen nicht mal wirklich essen. Zeig mir mal, nein, aber... Wo gehen die Charaktere zum Beispiel in Death Note aufs Klo oder in Code Geass? Ja, eben. Ja, keiner. Ein Glück. Das wäre ein Scheiße. Wer will denn sowas sehen? Beim Scheißen Leute, die Leute wegkillen, Mann. Leute, bei Gintama gehen die Leute ständig aufs Klo. Ja, ist ja auch ein Comedy-Anime. Ja, aber... Will auch keiner sehen. Das ist wieder etwas, was mich total stört. Warum gehen die Leute in Animes nicht aufs Klo? Ey, Matze, ganz ehrlich. Ich lasse ja echt gern Sachen kritisieren. Nicht aufs Klo. Aber wenn Alter, du mit sowas alle kommst, Windeln an. Also einmal im SAO macht es überhaupt keinen Sinn, warum sie aufs Klo gehen sollen. Aber natürlich. Und wenn du da würde es perfekt passen. Timmy, da würde es einfach perfekt passen, das im Krankenhaus zu zeigen. Wie geil wäre das denn? Die kacken im Krankenhaus in eine Windel und dann kommt die Mama und macht sauber. Matze, ganz ehrlich, also du hast so einen Fetisch, das lassen wir mal weg, ja. Das piepen wir mal aus. Ich habe keinen Fetisch. Du hast einen Fetisch. Wer ist meine Meinung? Wer hat auch meine Meinung, dass Matze Grisha hat einen Fetisch. Hundemädchen und Katzenmädchen. Ich mag eben Nekos. Genau, Grisha versteht mich, ne? Der weiß, was er mag. Ja. Freilich. Und Timmy ist ein Lollikon. Warum bin ich der Lollikon? Er steht auf Mikasa und die ist erstmal 14. Also wirklich, ja? Ja, jeder hat hier seine eigene Fetische, ich meine. Genau, da empfehle ich euch mal Grishas Video dazu über Anime-Fetische. Ist richtig gut. Das werde ich jetzt an dieser Stelle verlinken. Schleichwerbung. Jonas mag Boku no Pico oder was? Ja, Boku no Pico ist halt. Jeder hat seinen eigenen Geschmack, ne? Bei Boku no Pico steht alles wie eine 1. Oh Gott. Das war so schlecht. Oh mein Gott. Ich bin einfach der Meister der Witze. Das ist einfach, das ist Fakt. Der Meister der schlechten Witze. Das blendet jetzt aber aus. SIO, ja. User enter your channel. Kommen wir nochmal zu SIO zurück. Daddy-o, Mann, Daddy-o. Dann ich denke, wir haben jetzt über SIO fast alles so erklärt, außer Jonas will noch was sagen, weil er fast gar nichts gesagt hat. Ich wollte mal fragen... Wer ist Jonas? Ja, genau. Ich wollte mal fragen... Leute, also jetzt, ich habe ja die Novel gelesen, das heißt, ich habe ja wirklich hohe Erwartungen dran, aber habt ihr denn ernsthafte Erwartungen jetzt an Gun Gale? Nein. Ich hoffe schon, dass sie das richtig gut umsetzen, weil es eine gute Grundidee ist. Aber ich bezweifle es. Also ich finde es schon, also es hört sich zwar cool an, aber Kirito als Frau? Er ist keine Frau. Eben. Mann, es sieht aber auch er sieht ja Charakter, nur so aus. Ha! Gay! Sagt Grisha, den es stört, dass Kirito wie eine Frau aussieht. Ja. Ja, genau. Ja. Jetzt lass das mal auf uns wirken. Ja, jetzt überlegt es mal, ja. Hat bei euch noch nie jemand in einem MMU oder so einen weiblichen Charakter erstellt? Doch. Das war eh das. Warum gab's da nicht? Nee. Das wundert mich gerade bei Lock Horizon. Ja. Wo sind die ganzen Männer, die als Frauen rumlaufen? wo sind die? Ganz ehrlich, ich habe so viel in meinem Leben gespielt. 50% dieser Leute sind keine Männer. Das weiß ich. Wenn ich in dieses Spiel wäre, wüsste ich, du bist kein Mann. Aber nein, sowas hasse ich also, einfach. Du bist keine Frau, andersrum, so rum. Du bist keine Frau, ja. Also, dieser ist mal so. Ja, also, zu meiner das Zeit. Das gab's ja auch schon bei Sword Art Online da. Ja, am Anfang, ja. Zu meiner Zeit waren die Frauen auch immer Buffs. Bitte? Grisha? Zu meiner Zeit waren die Buffs auch immer Frauen. Also bei mir halt. Ja, bei Mädchen waren eh Charmy am Anfang weiblich und Ninja auch. Ja. Gehört dazu. Sind hier die alten Mädchen-Veteranen. Keiner hat eine Ahnung, von was wir reden, aber wir beide, wir haben das jahrelang gezockt. Wir sind cool. Sind die Experten hier. Als das Spiel noch gut war. Ja. Damals. Oh mein Gott, mein Internet stirbt. Um welches Spiel geht's? Mädchen 2, das ist ein koreanisches MMORPG, was sich auf das Nötigste beschränkt. Also, du hast im Endeffekt fast nur Grinden und Sonstiges, aber als das Spiel begonnen hat, das war jetzt auch echt ein paar Jahre her, hat das enorm Spaß gemacht. Denn es hat ein sehr fließendes Kampfsystem, bei dem du nicht irgendwie ein Monster anvisieren musst, sondern du kannst einfach alles, was du triffst, triffst du halt. Und es war halt wirklich so cheesy, dass Clankriege und Sonstiges einfach so viel Spaß gemacht haben, weil die Leute echt locker waren. Und da es eben nicht viel zu tun gab durch Quests, Events oder Sonstiges, mussten die Leute selbst Spaß erzeugen sozusagen. Und das hat halt am Anfang echt geklappt, weil die Leute echt dann viel Quatsch gemacht haben, aber halt keinen beleidigenden Quatsch, sondern einfach Spaß gemacht haben oder es echt einfach so viele PK gab, die dann rumgerannt sind und auf den öffentlichen Plätzen Scheiße gebaut haben, wo dann alle sich verbündet haben und sie haben sie gejagt. Achso, du meinst so Reichskriege oder was? Nein, ich meine jetzt einfach PK, wie du es gemacht hast zum Beispiel. Achso, also, ja. Also, die ist haben so einfach für Spaß gesorgt, dann haben einfach dann eine ganze Gruppe hat sie dann verfolgt, man ist weggerannt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das gut ist für sie. Das hat sie bestimmt genervt. Aber ja, ich habe das auch gemacht und bei mir wurde es gemacht. Also mir hat das am Anfang enorm viel Spaß gemacht, weil später gab es dann ja die Speedhacker und die ganzen Cheater Also, ja, mir hat es auch Spaß gemacht, aber die meisten hat es halt immer genervt. Das war ja der Spaß. Aber dann gab es eben die Leute, die haben sich davon nicht ablenken lassen, sondern sind dann eben in der Gruppe hinter dir her. Das war einfach so dieser pure Spaß, weil wenn ich jetzt heute immer mal MMORPGs versuche anzufangen, jetzt das letzte war, glaube ich, mal Guild Wars 2, du wirst so überhäuft mit Sachen, die du ja alles schon in-game machen kannst, was das Spiel dir alles bietet. Es gibt sogar Jump'n'Run-Passagen und so, aber es fesselt mich einfach nicht mehr. Da, als du noch echt selbst alles selbst erfinden musstest, damit es Spaß macht sozusagen, weil es einfach wirklich nur die Grundlage gab, hat einfach echt vor ein paar Jahren reingehauen. Also, und ich finde, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, Mädchen 2 war so eine Version, wie ich fand, also wenn ich es mal so vergleiche, Mädchen 2 ist schon sehr ähnlich zu SAO, wenn man mal so grundlegend sieht. Also, jetzt einfach nur vom Grundprinzip, vom Kampfsystem und sonstigen. Ja, also stimmt, ja, ist ein bisschen ähnlich. Obwohl, nee, bei SAO visiert man, glaube ich, ein Mob. Ja, oder? Ich meinte doch nur so allgemein, so einfach vom Gefühl. Ja, wenn ich mir so vorstelle, du bist jetzt in der Mädchenfigur, es wäre schon ähnlicher als die anderen. Also es erinnert schon ein bisschen daran, das stimmt, ja. Gut, das war jetzt so viel off-topic. Ja. Off-topic, also kommen wir wieder zurück. Also wir waren ja in dem Podcast noch nie off-topic. Nee, also in keinem einzigen Podcast oder so, nein. Geh doch nicht. Geh doch nicht. So nein. Professionell, wie wir sind. Wir machen sowas. Ich müsste Off-Topic schon mal in die Tags schreiben, einfach so, weil es passiert. Also Jonas, hast du noch was zu Gungale zu sagen? Was erwartest du? Was erhoffst du dir? Jonas, leb noch, bitte. Gungale. Ich lebe immer für euch. Yay. Ach, Gott sei Dank. Also ich muss trotz sagen, ich freue mich schon ein bisschen drauf. Also ich hoffe, dass es echt gut wird. Und dass es Spaß macht zu schauen. Gott, was für politisch korrekte Antworten gibt der? Also ja, niemanden abfucken, ne? Oh ja. Ich kann auch von Fips da kurz die Meinung sagen. Ich glaube, den hat Sword Art Online gut gefallen. Und er freut sich sogar sehr, sehr auf die zweite Staffel. Gut, wir fassen zusammen. Jonas hat keine eigene Meinung. Fips hat die Hose an. Ich hab und Jonas sieht sie aus. Ja. Ich habe vor mir ein Skript vor mir liegen, was ich alles aufsagen soll und merkst ja. Das ist aber nicht viel, das ist ein ziemlich kleiner Zettel, ne? Ja. Dann lese bitte vor. Nur so eine wir sind jetzt alle durchgedacht. Leute, Jonas muss vorlesen. Ist ja langweilig, oder? Liest du schon? Ich will euch nicht langweilen, wisst ihr? Und ich habe gerade 5 Minuten über Mädchen 2 geredet. Ich habe alle gelangweilt. Also außerdem ist es ist Privatsphäre. Unser Grisha. Weil Grisha ist cool. Ja, Mädchenexperte halt. Ne? Grisha hält sich jetzt die Ohren zu und du liest vor. Es ist Privatsphäre. Also, es ist Privatsphäre. Privatsphäre. Du bist hier im Internet, auf YouTube, du hast keine Privatsphäre. Verdammt. Ja, ja, das stimmt definitiv. Ich muss mal wieder auf Toilette. Ey. Gibt das Stichwort? Ich muss auch die ganze Zeit. Mich interessiert jetzt, was da steht. Timed out. Mann, ich sag's dir nach dem Podcast. Also machen wir den üblichen Schluss, ja, mit... Warte, wo ist meine Schere? Aber ernsthaft, sind wir fertig mit dem Podcast? Ja, was geht denn hier überhaupt ab, Mann? Was? Grisha schaut wieder ein seiner Katzenhinter. Ja, ich merk's. Da kam gerade die Milch. Ja, ich bin hier gerade beschäftigt, deswegen. Da lass kam gerade die Milch. Lasst euch nicht stören von meinen User komischen... Your channel. Ja, ja. What the... Are you? Ja, der ist wieder da. Der kommt immer raus und rein. Es tut mir so leid, genau, aber mein Bambus-Internet, das ist einfach so. Immer raus und rein. Ja. Leute, ey. Haben wir denn noch irgendwas Wichtiges zu besprechen oder war es das längst mit dem Podcast? Nein, also jetzt kommen nur noch vorpubertäre Kommentare über Grishas Katzenfetisch, wo dann immer die Milch zum Schluss kommt. Und... Aber nicht so Katzen, sondern halt Menschenkatzen. Ja, okay, also... Ja. Also bist du ein Furi, ein Furi-Fan, ja? Ja, ja, also der Grisha mag halt immer gerne so ganz komische Sachen. Vielleicht so ein Katzen-Cosplay. Der geht sich halt auch in einem, geht sich im Zoo auch immer vom Elefanten ankacken. Das also, ist so sein nee, Ding. Also guckst du dir gerade Hentais an von der Katze aus Lock Horizon, ja, aus der Figur guckst du jetzt gerade Hentais an. Oh, Niantasan. Ja, von dem, er ist das kleine Mädchen in Wirklichkeit, das Rothaarige. Das ist Grisha. Grisha wird Synchronsprecher. Wenn Lock Horizon dazukommt, also nach Deutschland rauskommt, wird wird Grisha dann Synchronsprecher von dem kleinen Mädchen. Ja, ja, okay. Nee, ich habe das Potenzial, ich bewerbe mich gleich, aber... Kostprobe. 5.000 Euro, ne? Ihr wisst schon. Pro Wort. Sag doch mal Fallmittel Alchemist Brotherhood, bitte, Grisha. Nein. Doch, komm, dann sag bitte einmal grammatikalisch korrekte Artikulation. Nein. Warum denn nicht? Ist doch nicht schwer. Grammatikalisch korrekte Artikulation. Kommt noch irgendwas, weil ich habe langsam keinen Bock, wenn ich alle 5 Minuten rausgehe. Ja, wir wollten eh gerade. Okay, dann beenden wir das mal wieder auf die übliche Weise. Ja, total off-topic hier alles, aber... Will noch jemand ein Schlusswort sagen? Nein, nicht wirklich. Matze. Das ist bei uns nicht gang und gäbe. Also dann, ne, Leute, bis zum nächsten Podcast. Also Leute, dann hat man rein, also, bis zum nächsten Mal. Euer Grisha hat sich natürlich richtig gut geschlagen, aber zwar das auf Toilette Online ist einfach der geilste Anime der Welt. Grallex! Ich kann nichts dagegen sagen, wir sind einfach besser. Ciao! Nein. Ich nein, muss aus Klo nein, hier. Nein! Klo! Ja, jetzt geh endlich. Nein, das ist das nein. Ende, wie immer. Nein, es ist nicht Ende. Bis sie. Timmy! Hä? Bist du auf dem Klo? Nein. Kotz einmal für uns. Okay, das war gut.